Hasseitmiş olam hapte, lein min vom saliben mit, bis fed al poplu kollu, harju mit lamit. Il aina per hat alba, hasseibat assalit. Aun mana shweyah juda sabish yarfak issi dik loud aflart mohbiya millut li uraud yufiya Tri min ruma saun piaci bestuil skerri imma la enin il haqlan li jubatni ali sabiex daqlem nurih daul hal mamelu mal kbir sampa talbtana lainuna bla waqfi sabish titwa shawqtek nina adul kol flimki wallahi afmana asaybata sali Show the quiz her ana to the dafil ri kurat chahnant nule ainun alkol nofrule